Sesshafte bäuerliche Gesellschaften brachten oft auch, absichtlich oder unabsichtlich, weitere Neusiedler wie Hunde, Schweine und Nagetiere mit, die unter den lokalen Pflanzen und Tieren ihre eigene Form von Unheil anrichteten. In beiden Fällen, so glaubte man, hatten sich tropische Inseln letztlich als anfällig für die Zerstörungskraft der Menschen erwiesen. Dann wurde der ökologische Zusammenbruch der Inseln, wie auch ihrer prähistorischen menschlichen Gesellschaften, unvermeidlich. Schließlich richten unsere wachsende Infrastruktur, unsere Siedlungen und die gewinnorientierten landwirtschaftlichen Methoden unserer eigenen Gesellschaft in solchen Lebensräumen auch heute irreversible Schäden an. Wenn wir aber seriös untersuchen wollen, wie Menschen früherer Zeiten bei der Besiedelung unbewohnter tropischer Inseln vorgingen, und wenn wir wissen wollen, wie sich ihre intensiver werdenden Eingriffe in die Natur im Vergleich zu den heutigen menschengemachten Veränderungen auf die Ökosysteme der Inseln ausgewirkt haben, brauchen wir handfeste Daten. Außerdem müssen wir unsere eigenen Werturteile, welche Tätigkeiten und Veränderungen von ihrem Wesen her gut oder schlecht sind, ablegen. Angesichts der Erkenntnisse, von denen in Kapitel 7 die Rede war, müssen wir uns insbesondere von der Annahme freimachen, alle Formen der Lebensmittelproduktion müssten aussehen wie die eintönigen, baumlosen Anbau- und Weideflächen, die wir heute kennen. Stattdessen können wir Inseln unter dem Gesichtspunkt betrachten, dass die Menschen dort parallel zum Sammeln, Angeln, Jagen und der Bewirtschaftung der verfügbaren natürlichen Ressourcen mit der Einführung neuer Pflanzen und Tierarten experimentierten. Konzentrieren wir uns also auf einige besonders beliebte Inselparadiesfantasien aus der Karibik, dem Pazifik und der afrikanischen Küste und vertiefen wir uns in das aufblühende Teilgebiet der Inselarchäologie. Wir werden erfahren, wie Archäobotanik und Zooarchäologie, aber auch genetische Analysen an altem und modernem Material neue Erkenntnisse darüber liefern, wie die Menschen auf den Inseln neue Nischen für sich selbst schufen und dazu vom Festland nicht nur domestizierte Arten einführten, sondern auch Landschaften mitbrachten. Wir werden Wissenschaftler begleiten, die in einigen der entlegensten Regionen der Erde der Frage nachgehen, wie man anhand ökologischer Spuren der Landschaftsveränderung, etwa aus Seen, Sümpfen und archäologischen Fundstätten, nachweisen kann, wie sich verschiedene Maßnahmen in Ausmaß und Stärke auf die einheimischen, endemischen Pflanzen und Tiere der Insel ausgewirkt haben und auf welche Böden und Wälder diese Bevölkerungsgruppen irgendwann für Landwirtschaft und Rohstoffgewinnung angewiesen waren. In Gegenden, die Hunderte oder sogar Tausende von Kilometern von der nächsten menschlichen Gemeinschaft entfernt waren, kam es sicher zu schwierigen Situationen. Aber Weitsicht, Anpassungsfähigkeit und neue Kombinationen aus lokalen Ressourcen und domestizierten Pflanzen oder Tieren erwiesen sich in einer Umwelt, die häufig als empfindlichste der Tropen gilt, in vielen Fällen als bemerkenswert robust. Notwendig waren nur einige altmodische Vorortkenntnisse über die lokalen ökologischen Verhältnisse, also etwas, was den europäisch-amerikanischen Gesellschaften heute oft in beunruhigender Weise fehlt. Unsere Inselrundreise beginnt in der Karibik, mit einer Kette von 700 Inseln, die wegen ihrer tropischen Vegetation, makelloser Strände, vielfältiger indigener Kulturen und berühmter Filmpiraten bekannt ist.